Genossinnen und Genossen, in dem Bericht des Politbüros wird gegen mich nicht der Vorwurf erhoben, an der fraktionellen Tätigkeit teilgenommen zu haben. Es wird lediglich gesagt, ich hätte der Gruppe Schützenhilfe gewährt. Dafür werden aber andere, mit der fraktionellen Gruppe nicht zusammenhängende Anklagen gegen mich erhoben. Es wird vorgeschlagen, mich aus dem Politbüro zu entfernen, wegen wiederholter Verletzung der Disziplin und der Weigerung, mich in das Kollektiv des Politbüros einzufügen. Genosse Honecker sprach in diesem Zusammenhang von einer Konzeption des Genossen Oessner. Diese habe darin bestanden, dass die Mehrheit verpflichtet sei, sich meiner Meinung zu fügen. Wenn die Mehrheit aber meinen Standpunkt ablehnt, dann hätte ich über mangelnde Kollektivität gesprochen. Ich stelle also einen besonderen Fall dar, der mit der Wismutgeschichte und der Gruppenarbeit nichts zu tun hat. Dieser Umstand macht es mir besonders schwer, hier zu den Dingen Stellung zu nehmen, denn ich kann mich doch nicht damit begnügen, die Gruppenarbeit aufs Schärfste zu verurteilen und mich zur Einheit der Parteiführung zu bekennen. Ich muss doch, ob ich nun will oder nicht, zu den gegen mich erhobenen Anklagen Stellung nehmen. Ich fürchte, dass die Diskussion dadurch etwas auf ein anderes Geleise geschoben wird, aber das kann ich nicht ändern. Es ist wahr, dass die Differenzen zwischen der Mehrheit des Politbüros, besonders Genossen Walter Ulbricht und mir, hauptsächlich die Kollektivität der Parteiführung betraf. Natürlich ging es dabei nicht um rein persönliche Dinge, da hat Genosse Matern recht. Anlass zur Auseinandersetzung waren immer konkrete Fragen. Einige davon hat Genosse Honecker angeführt, ich werde darauf noch eingehen. Es ist aber nicht wahr und ich wehre mich gegen den Vorwurf, die Parteidisziplin gebrochen zu haben. Wenn ein so schwerer Vorwurf gegen mich erhoben wird, muss er mit konkreten Tatsachen bewiesen werden. Ich habe die Auseinandersetzungen stets in den entsprechenden Parteigremien, Sekretariat und Politbüro geführt und mich selbst im Plenum des ZK der Disziplin des Politbüros unterworfen. Ich habe, wenn eine Sache beschlossen war, das stets anerkannt und die Beschlüsse durchgeführt. Das ist für mich immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Meine Kritik und ich muss auch sagen, mein Kampf war dagegen gerichtet, wie Beschlüsse oft zustande kamen und dass oft kollektive Beschlüsse durch persönliche Entscheidungen ersetzt wurden. Darin sah ich die Verletzung der Kollektivität. Ich gestehe, dass ich meine Kritik hauptsächlich gegen Genossen Walter Ulbricht gerichtet habe, aber nicht um ihn aus der Führung zu beseitigen, sondern um ihn zu veranlassen, einige seiner Arbeitsmethoden zu verändern. Ich vermute, dass man mich deshalb der Überheblichkeit bezichten wird, aber das muss ich in Kauf nehmen. Dabei muss ich aber noch bemerken, dass ich oft in Gewissenskonflikten war, eben weil der Feind sein Feuer hauptsächlich gegen Genossen Ulbricht richtete. Und ich habe dann auch in solchen Momenten meine Kritik zurückgestellt. Das werde ich noch beweisen. Gestern sagte mir Genossin Hanna Wolf in der Pause, meine Position sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich auf der zweiten Parteikonferenz kritisiert worden sei und dies nicht verwunden habe. Sie wollte damit offenkundig andeuten, dass mich persönliche Motive zu meiner Haltung veranlasst hätten. Die Genossen werden am Ende meiner Rede beurteilen können, ob das zutrifft. Aber selbstverständlich spielen solche Dinge auch eine Rolle. Und sie entwickeln sich nicht selten zu politischen Differenzen. Ich habe mich immer bemüht, persönliche Kränkungen, ungerechtfertigte Kritik und so weiter auszuschalten. Das war gar nicht immer leicht. Nehmen wir doch das Beispiel der Genossin Hanna Wolf, die Kritik, die an meiner Arbeit auf der zweiten Parteikonferenz geübt wurde. Ich war damals wirklich sehr verärgert, weil die Kritik ungerecht war. Aber ich habe auf der Konferenz dazu geschwiegen. Jedoch gleich nach der zweiten Parteikonferenz, also etwa im Juli, August 1952, habe ich dazu im Politbüro eine Erklärung abgegeben, in der ich buchstäblich in einem Satz die Kritik auf der zweiten Parteikonferenz als abwegig und ungerecht ablehnte. Anschließend übte ich auf etwa 3 Seiten Kritik an den Fehlern und Mängeln meiner eigenen Arbeit und bat das Politbüro um Hilfe, um die Arbeit verbessern zu können. Meine Erklärung wurde ohne Diskussion zu Protokoll gegeben und nicht geschafft. Ein Jahr später, im Juni 1953, fand im Politbüro eine harte Auseinandersetzung über die Arbeitsmethoden statt. Das war bei Einführung des neuen Kurses, aber vor dem 17. Juni. Alle damals anwesenden Mitglieder des Politbüros, nicht nur ich, traten kritisch gegen Genossen Ulbricht auf, der die Kritik dann auch anerkannte. Im Verlaufe der Auseinandersetzung merkte ich, dass unter der Führung von Hernstadt und Kaiser eine parteifeindliche Gruppe entstanden war. Daraufhin ging ich zu Genossen Ulbricht, teilte ihm meinen Eindruck mit und sagte, dass es jetzt gelte, unter Zurückstellung aller Differenzen gegen diese parteifeindliche Gruppe zu kämpfen. Genosse Ulbricht war mit mir einverstanden. Danach habe ich aktiv gegen die Gruppe Hernstadt-Kaiser gekämpft für die Position des Genossen Ulbricht. Ich hatte die Hoffnung, dass es nach diesen Auseinandersetzungen und nach dem 15. Plenum zu einem besseren Verhältnis im Politbüro kommen würde. Doch ich sah mich in diesen Hoffnungen getäuscht. Es gab eine gewisse Verbesserung, aber es gab auch eine ganze Reihe von neuen Tatsachen, wo kollektive Beratungen durch persönliche Entscheidungen ersetzt wurden. Die Kollektivität in der Parteiführung war meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Im Februar 1956 fand der 20. Parteitag der KPDSU statt. An den Diskussionen über die Auswertung des 20. Parteitags wie auch an der dritten Parteikonferenz konnte ich nicht teilnehmen, weil ich im Krankenhaus war. Aber ich war unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Frage des Personenkults um Stalin in unserer Partei behandelt wurde. Ich war der Meinung, ein etwas selbstkritischeres Auftreten der Parteiführung hätte uns nicht geschadet, sondern die Lage entspannt. Jedoch zögerte ich sehr lange, meine Meinung im Politbüro zu äußern, und prüfte immer wieder, ob meine Meinung richtig sei, da ich ja sehr lange im Krankenhaus gewesen war. Da traten Ende Juni 1956 die bekannten Ereignisse in Poznan ein. In der Sondersitzung des Politbüros, in der darüber Mitteilung gemacht wurde, sagte am Schluss Genosse Ulbricht, dass es doch auch bei uns Meinungsverschiedenheiten gäbe, die ausdiskutiert werden müssten. Dabei wandte er sich direkt an mich persönlich. Erst daraufhin entschloss ich mich, am 3. Juli 1956 eine schriftliche Erklärung abzugeben, die im Wesentlichen die Mängel aufzeigte, die nach meiner Meinung in der Parteiführung bestanden. Ich sprach in dieser Erklärung vom Personenkult und einem persönlichen Regime in unserer Partei. Diese Erklärung schloss mit der Aufforderung an Genossen Ulbricht, in seinem Referat auf dem nächsten Plenum diese Mängel selbst auszusprechen. Zu meinem großen Erstaunen wurde meine Erklärung im Politbüro überhaupt nicht diskutiert, sondern wortlos zu dem Protokoll beigefügt. Danach entwickelten sich die Ereignisse in Polen und Ungarn, die natürlich nicht ohne Einfluss auf unsere Republik waren. Es war mir für mich selbstverständlich, unter diesen Umständen die Differenzen zurückzustellen und am Kampf teilzunehmen. Ich habe in dieser Zeit nicht in einer Frage einen falschen Standpunkt gehabt oder geschwankt, weder was Polen und Ungarn noch was die Reden des Genossen Doklati angeht. Dafür gibt es gedruckte Beweise. Es sind aber im Zusammenhang mit den vorausgegangenen Auseinandersetzungen einige Legenden entstanden, gegen die ich mich zur Wehr setzen muss, obwohl ich nicht die Illusion habe, sie damit aus der Welt zu schaffen. Ich will nur die wichtigsten anführen. Erstens, man sagt, ich sei ein Panikmacher, sei ein Seismograph, der Schwankungen in der Partei widerspiegelt. Ich weiß genau, woher diese Legende stammt. Sie entstand im Jahre 1954. Es war die Zeit, als sich der erste Jahrestag des 17. Juni näherte. Wir hatten eine etwas schwierige Lage. In den Werften und in der Fahrzeugindustrie gab es kein Material. Die Werkleitungen wollten Entlassungen vornehmen. In der Versorgung gab es nicht genug Fleisch, während Schmalz und Schokolade verdarben. Die Bezirkssekretäre schickten dem ZK alarmierende Nachrichten. Aus irgendeinem Grunde war ich von den Sekretären allein im ZK da. Wahrscheinlich waren die führenden Genossen im Urlaub. Ich entschloss mich, eine Beratung der ersten Bezirkssekretäre einzuberufen. Ich gab dort eine Einführung, in der ich vor allem über die Auswertung des vierten Parteitags und die Vorbereitung der für Ende Juni angesetzten Volksbefragung sprach. Dann berichteten mehrere Bezirkssekretäre und es kamen tatsächlich gewisse panikartige Stimmungen zum Ausbruch. Ich erinnere mich, dass mir Genosse Alfred Neumann während der Beratung einen Zettel schickte, auf dem er sinngemäß schrieb, dass die Diskussion schief gehe. Ich weiß nicht, ob sich Genosse Neumann erinnert. Ich trat dann im Schlusswort diesen Stimmungen entgegen und sagte sinngemäß, dass einige Genossen dem Drucke der Schwierigkeiten erlegen seien. Es wurden Maßnahmen festgelegt, um der Schwierigkeiten Herr zu werden. Einige Wochen später kam die Angelegenheit im Politbüro zur Sprache und es wurde mir der Vorwurf gemacht, ich sei ein Panikmacher. Darüber wurde auch anderweitig berichtet. Nun haftet mir der Ruf eines Panikmachers an. Es passierte mir bis in die jüngste Zeit, dass man mir diesen Vorwurf an den Kopf warf, wenn ich auf irgendwelche Schwierigkeiten hinwies, die in der Versorgung herannahmen. Ich kann bis heute noch nicht verstehen, worin diese Panikmacherei bestehen soll. Man muss mir schon konkrete Hinweise geben, wann und wo ich Panik gemacht hätte, wann und wo ich Schwankungen nachgegeben hätte. Es gab zahlreiche Meinungsverschiedenheiten in verschiedenen Fragen, wie das ganz natürlich ist. Es gab nicht zuletzt Meinungsverschiedenheiten in Fragen des taktischen Aufgehens, aber doch nicht allein mit mir. War die Sache dann durch Beschluss erledigt, so habe ich diesen Beschluss stets ohne Zögern durchgeführt. Das war und ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Beide Legende. Man sagt, ich sei aus der ideologischen Arbeit geflüchtet. Ein Genosse meinte sogar, ich hätte ein bequemeres Leben angestrebt. Diese Legende hat noch weniger Boden als die erste. Ich habe fast 10 Jahre, von 1945 bis 1955, auf ideologischem Gebiet in der Partei gearbeitet und diese Arbeit wirklich mit Lust und Liebe gemacht. Ausgeschieden bin ich aus dieser Arbeit unter den folgenden Umständen. Nach dem 15. Plenum war ich als Sekretär des ZK verantwortlich für Propaganda, Agitation und Presse, das heißt für die entsprechenden Abteilungen im Apparat des ZK, sowie weiterhin Chefredakteur der Einheit. Während ich im Urlaub war, am 6. Juli 1954, fasste das Politbüro den Beschluss, die Abteilung Wissenschaft, für die Genosse Wandel verantwortlich war, und die Abteilung Propaganda, die mir unterstand, zu einer Abteilung zusammenzunehmen. Über die Unterstellung der neuen Abteilung wurde zunächst nicht entschieden. Damit war ich aus der Propagandaarbeit ausgeschieden. Einige Monate nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub musste ich ins Krankenhaus. Meine Genesung zog sich länger hin, weil man mir den Blinddarm herausnahm, obwohl ich in Wirklichkeit Gallensteine hatte. Noch während ich im Krankenhaus war, ja, darum dauert es so lange, weil es nicht besser wurde, ja? Noch während ich im Krankenhaus war, erschien das Lehrbuch über politische Ökonomie. Ich erhielt den Auftrag, die Kommission für die deutsche Ausgabe zu leiten. Das waren Wochen wirklich anstrengender Arbeit. Danach kam die wissenschaftliche Konferenz der Akademie der Wissenschaften, auf der ich im Auftrag des Politbüros über die Übergangsperiode referieren sollte. Dazwischen war ich wieder einige Wochen krank. Plötzlich kurz vor dem 23. Plenum im April 1955 wurde mir eröffnet, dass ich die Agitations- und Presseabteilung abgeben müsse, weil ich sie schlecht anleite. Ich konnte mich nur schwach wehren, da ich diese Arbeit aus den geschilderten Gründen tatsächlich vernachlässigt hatte. Auf dem 23. Plenum wurden dann 2 Sekretäre für diese Arbeit neu gewählt. Ich behielt nur noch die Redaktion der Einheit, aus der ich erst lange Zeit nach Beginn meiner Tätigkeit in der Regierung ausschied. In dieser ganzen Zeit ist meine Arbeit in der Propagandaabteilung oder in der Agitation oder in der Presse nicht einmal im Zusammenhang im Sekretariat oder im Politbüro behandelt worden. Dritte Legende. Man sagt, ich hätte in Bezug auf die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften den polnischen Weg vorgeschlagen. Das nicht, hat man nicht hier gesagt, weil woanders wurde gesagt, nicht wahr, dass das, was du vorgeschlagen hast, die Wegbereitung des polnischen Weges ist, die Vorbereitung. Na gut. Das war ja vor. Eben, das will ich eben sagen. Diese Legende begründet sich auf meine Rede auf dem 28. Plenum des ZK, die Genossen haben sie alle gehört. Sie wurde also am 28. Juni 1956 gehalten. Das 8. Plenum des ZK der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei fand vom 19. bis 21. Oktober 1956 statt, also 3 Monate später. Es könnte folglich auf meine Rede keinen Einfluss gehabt haben, aber vielleicht wird man mich nun verdächtigen, der Erfinder des Polnischen Weges zu sein. Dr. Sachs, im Bericht des Politbüros, den Genosse Honecker gestern erstattet hat, werde ich jetzt beschuldigt, ich hätte vorgeschlagen, die wirtschaftlich schwachen LPG aufzulösen. Das ist nicht wahr. Ich muss die Mitglieder des Zentralkomitees bitten, in meiner damaligen Rede nachzulesen, was ich wirklich gesagt habe. Ich war mir auf dem 28. Plenum völlig bewusst, dass ich ein heißes Eisen anfasse. Meine Besorgnis bestand darin, dass es uns bis dahin zum Juni 1956 nur in ganz geringem Maße gelungen war, Altbauern für die LPG zu gewinnen. Es waren damals höchstens 3%. Bei der Ergründung der Ursachen stieß ich auf ein Material der Abteilung Landwirtschaft des Zentralkomitees, in dem als einer der Gründe dafür angeführt wurde, dass die oft mangelhafte Arbeitsorganisation und Disziplin in den LPG kein Vorbild für die Einzelbauern darstellt. Diese Einschätzung stimmte mit einigen Erfahrungen überein, die ich in der Praxis gemacht hatte und über die ich auf dem Plenum sprach. Daraus schlussfolgernd sagte ich auf dem 28. Plenum, meine Rede war übrigens nicht ausgearbeitet, sondern ich habe sie hier frei gehalten, sagte ich Folgendes. Man soll nicht lebensfähige kleinere LPG, die die guten Bauern nur abstoßen, nicht mehr mit Staatsmitteln künstlich am Leben erhalten. Ich war selbst sehr erstaunt, als an dieser Stelle der Zuruf sehr richtig kam. Aber als ich den Ausdruck Bereinigung gebrauchte, kamen andere Repliken, sodass ich meinen Gedanken noch einmal mit den Worten zusammenfasste. Ich habe gesagt, ich zitiere jetzt aus dem 28. Blatt, ich habe gesagt, wo solche Fehler gemacht worden sind, wo Schein-LBG bestehen, die auf die Bauern abschreckend wirken, soll man sie nicht weiter mit staatlichen Mitteln unterstützen, sondern diese Mittel für die wirklich guten LPG verwenden, die wir zu Musterwirtschaften machen. Auf dem 28. und 29. Plenum ist gegen meine Auffassung scharf polemisiert worden, aber keiner der Genossen ist dabei auf den Grundgedanken meiner Rede eingegangen, dass es mir darauf ankam, Hindernisse zu beseitigen, um die Altbauern rascher für die LPG zu gewinnen. Ich wurde belehrt, dass es keine nicht lebensfähigen LPG gibt. Nun, seit dieser Zeit sind einige hundert LPG von selbst auseinandergefallen. Und ich frage mich jetzt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn die Partei die Sache in die Hand genommen hätte, statt sie dem Selbstlauf zu überlassen. Vielleicht wären dann weniger kaputt gegangen. Übrigens habe ich den Eindruck, dass im Jahre 1957 ein merklicher Umschwung eingetreten ist, in dem mehr Altbauern für die LPG gewonnen wurden. Trotzdem ja, und nachdem einige hundert auseinandergefallen sind, ganz recht, Hermann. Damit hat die Frage auch für mich heute historischen Charakter. Bemerken muss ich noch, dass ich seit dem 29. Plenum nie wieder auf diese Frage zurückgekommen bin. Nachdem das ZK meinen Standpunkt abgelehnt hatte, war das für mich selbstverständlich. Heute muss ich noch ein letztes Mal auf diese Sache zurückkommen, um der Legendenbildung entgegenzutreten. Ich hätte einen polnischen Weg vorgeschlagen. 4 Delegenz. Nun hatte nur der Honecker in seinem Bericht wiederum die Frage des Traktorenverkaufes vorgebracht, obwohl ich sie bereits im Politbüro richtig gestellt habe. Ich muss also noch einmal darauf eingehen. Es war vor längerer Zeit, da wurde in der Agrarkommission des ZK nicht von mir vorgeschlagen, kleinere Traktoren an die Einzelbauern zu verkaufen. Ich stimmte diesen Vorschlag zu, weil wir damals keinen Absatz für diese Traktoren hatten und andererseits nach Waren suchten, um die Kaufkraft der Bauern abzuschöpfen. Der Vorschlag ging ans Politbüro und sollte im Zusammenhang mit anderen Fragen der VDGB behandelt werden. Dann ergab sich, dass wir die Frage an diesem Tage nicht behandeln konnten. Als Genosse Ulbricht dies den Genossen von der VDGB mitteilte, erklärte er zugleich, dass der Verkauf von Traktoren nicht in Frage käme, obwohl das Politbüro zu dem neuen Vorschlag noch nicht Stellung genommen hatte. Darüber war ich empört und sagte das auch. Hinzufügen, was ich gesagt habe, es gibt CK-Beschlüsse, die das nicht erlauben. Ja, Walter, es gibt CK-Beschlüsse. Du sollst dich an das CK wenden mit der Frage. Erstens einmal betone ich noch einmal, der Antrag stammte nicht von mir. Zweitens, es war ein Beschluss, kein Mehrheitsbeschluss, aber es war ein Beschluss der Agrarkommission des ZK. Ein Mehrheitsbeschluss. Was? Ja, ich sage, es war ein Mehrheitsbeschluss, nicht einstimmig. Der Agrarkommission, der Beschluss wurde dem Politbüro vorgelegt, die Frage zu überprüfen. Und ich war der Auffassung, dass in solchem Falle das Politbüro eben die Frage überprüfen und kollektiv beraten muss, weil bei uns darum ging der Streit. Ich habe gesagt, geht zum DK. Und deshalb habe ich dagegen protestiert. Übrigens wurde dieser Beschluss, dann der Antrag vielmehr der Agrarkommission, später im Politbüro abgelehnt. Übrigens bin ich auch auf diese Frage nie wieder zurückgekommen. Bis mir von einem anderen Genossen in einer der letzten Sitzungen ein Vorwurf daraus gemacht wurde. Wahl des ersten Sekretärs des TK, Wahl des Politbüros, Wahl der Sekretäre des TK, Wahl der Zentralen Parteikontrollkommission, Bestätigung des Kommuniqués. Gibt es andere Vorschläge, die behandelt werden sollen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung bestätigt. Wir treten in die Tagesordnung ein. Zum Punkt 1 der Tagesordnung mache ich den Vorschlag, den Genossen Walter Ulbricht als ersten Sekretär wiederzunehmen. Ich frage zunächst, ob es weitere Vorschläge gibt. Das ist der Fall. Ja, Ordnung muss sein. Da können wir die erste Sitzung nicht gleich mit vollendeter Unordnung. Ich lasse also jetzt abstimmen und bitte die Genossen, die diesen Vorschlag entsprechend den Genossen Ulbricht wählen wollen, die Hand zu erheben. Gibt es Gegenstimmen? Ich habe gesehen, dass hier eine Reihe von Genossen nicht gestimmt haben. Ja, trotzdem, das scheint nötig zu sein bei dieser Wahl, dass doch sämtliche Genossen gestimmt. Gibt es bei euch eine Gegenstimme? Stimmenthaltung? Dann ist der Genosse Ulbricht damit einstimmig als erster Sekretär des Zentralkomitees wiedergewählt. Darf ich dann in eurem Namen Genossen. Den Genossen Walter Ulbricht zu dieser eben erfolgten Wahl herzlich beglückwünschen. Wir knüpfen daran die Erwartung, dass die bisher geleistete Arbeit mit seiner vollen Kraft und Gesundheit so weitergeleistet werden kann und dass der Geist des alten Zentralkomitees, der der völligen Zusammengehörigkeit und Einmütigkeit auch für die Bewältigung der vor uns stehenden Aufgaben durch seine Tätigkeit immer gewährleistet ist. Ich danke euch herzlich für das große Vertrauen. Ich kann nur sagen, ich werde mir Mühe geben. Wir kommen zur Wahl des Politbüros. Es gibt folgende Vorschläge. Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Hermann Matern, Heinrich Rau, Willi Stoff, Friedrich Ebert, Alfred Neumann, Bruno Leuschner, Erich Honecker, Erich Mückenberger, Herbert Warnke, Albert Norden. Die Vorschläge bedeuten, wenn ich das erklären soll, dass die Genossen, die bisher Kandidaten des Politbüros waren, als Mitglieder vorgeschlagen werden. Und dazu Genosse Albert Norden, der also Sekretär des Zentralkomitees war. Ich werde gleich mit noch die Kandidaten vorlesen, damit die Genossen besser den Zusammenhang sehen. Als Kandidaten werden vorgeschlagen Paul Fröhlich, Karl Mewes, Paul Ferner, Kurt Hager, Alois Piesnick, Alfred Corella, Edith Baumann, Luise Ermes. Also der Sinn besteht darin, durch jüngere Genossen das Politbüro zu ergänzen, wobei die Sache so gedacht ist, dass die Genossen, die jetzt erste Sekretäre der Bezirke sind, das bleiben. Also nicht in den zentralen Apparat übergehen. Wir sind daran interessiert, dass eine Reihe Genossen, die Mitglieder der Parteiführung sind, in ihren Funktionen bleiben. Das dient auch der Verbesserung der Arbeit des Politbüros. Also nicht, dass die Genossen denken, dass etwa alle die Genossen, die jetzt vorgeschlagen sind, hier im zentralen Apparat arbeiten sollen. Also auch Genossin Luise Ermisch, es gibt solche Idee, dass sie in ihrer Funktion, die sie jetzt hat, bleibt. Solange wie das möglich ist, ja. Wer wünscht das Wort zu diesen Vorschlägen? Gibt es noch weitere Vorschläge? Kann niemand mehr auswirken zu weiteren Vorschlägen. Also das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Erstens über die Mitglieder des Politbüros. Ich denke, sowohl die Mitglieder des Zentralkomitees wie die Kandidaten stimmen alle ab. Also wer für die genannten Mitglieder des Politbüros ist, bitte ich um das Handzeichen. Ich danke. Gegenwürfe, Enthaltungen. Ich stelle Einstimmigkeit fest. Kandidaten des Politbüros. Soll ich den Namen nochmal verlesen? Genügt, ist klar. Gibt es Bemerkungen noch? Ist nicht der Fall, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für die vorgelesenen Kandidaten des Politbüros? Den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenprobe. Stimmenthaltungen. Ich stelle Einstimmigkeit fest. Ich wird weiter Folgendes vorgeschlagen, dass an den Sitzungen des Politbüros beratend teilnehmen Genosse Gerhard Grüneberg, Sekretär des Zentralkomitees, Erich Abel, Vorsitzender der Wirtschaftskommission des CK, Hermann Axen, Chefredakteur des Neuen Deutschland, Hans Kiefert, erster Sekretär der Bezirksleitung Groß-Berlin. Ich möchte nur fragen, ob es im CK Einwendungen gibt gegen diesen Vorschlag. Wir brauchen nicht dauernd abzustimmen, weil das Politbüro hat das Recht, sie anzuziehen, ja, aber damit das Zentralkomitee seine Meinung sagen kann, deswegen habe ich das extra hier vorgetragen. Gibt es keine Bemerkungen dazu, keine Einwände? Danke, kommen wir zur Wahl der Sekretär des Zentralkomitees. Gibt es solche Vorschläge? Alfred Neumann, Erich Honecker, Erich Mückenberger, Albert Norden, Paul Ferner, Kurt Hager, Gerhard Grünberg. Wird das Wort dazu gewünscht? Oder gibt es andere Vorschläge? Nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung. Wer für die vorgeschlagenen Sekretär des Zentralkomitees ist, bitte ich um Handzeichen. Ich danke. Gegenprobe, Stimmenthaltungen, stelle Einstimmigkeit fest. Wir können dann fortfahren. Vorschläge zur Wahl der Zentralen Parteikontrollkommission. Mitglieder. Genosse Hermann Matern, Vorsitzender der Zentralen Parteikontrollkommission. Stellvertretender Vorsitzender Genosse Max Hens. Mitglieder. Ernst Altenkirch, Günter Tenner, Otto Holz, Otto Seppke, Herbert Witthold, Erich Ament, Elli Hempel. Als Kandidaten werden vorgeschlagen Richard Eiermann, Willi Engels, Erna Warnke, Hanni Gläser, Kurt Hausmann. Wird das Wort zu diesen Vorschlägen gewünscht? Das ist nicht der Fall, sondern zur Abstimmung. Erstens über die Mitglieder. Wer ist für die genannte Liste der Mitglieder der Zentralen Parteikontrollkommission? Den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenprobe? Stimmenthaltungen? Stelle Einstimmigkeit fest. Kandidaten. Wer ist für die genannten Kandidaten? Bitte ich um Handzeichen. Ich danke. Gegenprobe? Stimmenthaltungen? Stelle Einstimmigkeit fest. Ich möchte, nachdem die Wahl der Organe des Zentralkomitees durchgeführt wurde, die Genossen, die als Mitglieder und Kandidaten des Politbüros, als Sekretäre des Zentralkomitees gewählt wurden, dazu herzlich beglückwünschen und den Wunsch aussprechen, dass das Politbüro in seiner Gesamtheit weiter ein solches festes Kollektiv bleibt, und sich in seiner Arbeit noch weiterentwickelt, damit die großen Aufgaben, die der 5. Parteitag gestellt hat, mit Erfolg durchgeführt werden können. Ich denke, das Wichtigste ist die weitere Festigung und Entwicklung dieses Kollektivs. Schön, das Kommuniqué der Tagung des der ersten Tagung des Zentralkomitees zu überlesen. Das Kommuniqué der ersten Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Am 16. Juli 1958 fand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Zentralkomitees statt. Das Zentralkomitee wählte entsprechend dem Statut einstimmig zum ersten Sekretär des Zentralkomitees den Genossen Walter Ulbricht, das Politbüro zu Mitgliedern des Politbüros die Genossen Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Hermann Matern, Heinrich Rau, Willi Stoff, Friedrich Ebert, Alfred Neumann, Bruno Leuschner, Erich Honecker, Erich Mückenberger, Herbert Warnke, Albert Norden. Zu Kandidaten des Politbüros die Genossen Paul Fröhlich, Karl Mewes, Paul Ferner, Kurt Hager, Alois Pisnik, Alfred Kurella, Edith Baumann, Luise Ermisch. Zu Sekretären des Zentralkomitees die Genossen Alfred Neumann, Erich Honecker, Erich Mückenberger, Albert Norden, Paul Ferner, Kurt Hager, Gerhard Grüneberg. Die Zentrale Parteikontrollkommission. Zu Mitgliedern die Genossen Hermann Matern, Vorsitzender der ZBKK, Max Rent, stellvertretender Vorsitzender der ZBKK, Ernst Altenkirch, Günter Tenner, Otto Holz, Otto Seppke, Herbert Wittholz, Erich Armin, Elli Hempel. Zu Kandidaten die Genossen Richard Eiermann, Willi Engels, Erna Warnke, Hanni Gläser, Kurt Hausmann. Wie das so zu wenig zu kommunizieren, das ist nicht der Fall, dann ist es angenommen. Wir müssen uns verständigen, wann die zweite Tagung des Zentralkomitees stattfinden soll. Die Lage ist so, dass die Absicht besteht, im Nationalrat der Nationalen Front des Demokratischen Deutschlands vorzuschlagen, dass die Wahlen zur Volkskammer am Sonntag, den 16. November stattfinden. Wir haben auf dem Parteitag darüber nicht gesprochen, damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass der SED-Parteitag den Wahltermin sozusagen bestimmt, was also zur Folge haben könnte, dass sich Mitglieder der Blockparteien zurückgesetzt fühlen. Deswegen haben wir über Wahlen nicht gesprochen. Aber jeder also wird verstanden haben, dass also der Parteitag schon die Linie der Wahlen angegeben hat. Es wird also wahrscheinlich notwendig sein, die zweite Tagung des Zentralkomitees in der ersten Woche des Oktober durchzuführen. In der ersten Woche des Oktober, wo also als wichtigster Punkt die Vorbereitung der Wahlen auf der Tagesordnung steht. Und andere Tagesordnungspunkte, soweit das Politbüro das vorbereitet hat. Entsprechender Durchführung der Beschlüsse des Parteitages. Aber diese Frage also muss bestimmt als erster Punkt der Tagesordnung stehen. Und das ist Rote wohl. Mir fällt eben ein, obwohl wir uns schon verständigt hatten, dass man zu diesem Zweck nochmal genau in den Kalender gucken muss. Es gibt im Wahlgesetz und in der Verfassung so eine Reihe Bestimmungen, wie viele Tage dazwischen liegen müssen und so weiter. Ich würde darum den Vorschlag machen, wir beschließen, dass Politbüro wird beauftragt mit Richtung auf einen solchen, denn auf den Tag der Wahlen wollen wir noch nicht nennen. Also mit Rücksicht auf diesen Tag den erforderlichen Termin festzustellen und zu veranlassen. Also jedenfalls wollten wir die Genossen darauf aufmerksam machen, dass es sozusagen die nächste Aufgabe darin besteht, die Wahlen vorzubereiten. Und dass die Genossen schon, wir werden den Genossen, sobald die Vorbereitungen getroffen sind, das entsprechende Material zur Verfügung stellen. Gibt es noch Fragen, die heute besprochen werden sollten? Das ist nicht der Fall. Dann kann man die erste Tagung des Zentralkomitees schließen. Also, alles Gute. Wir kommen nun zum zweiten Punkt der Tagesordnung. Das Wort hat mir so groß geworden. Ich schlage vor, die Pause um 12 zu machen, wie vereinbart ist, ja, damit wir die Zeit einhalten können. Damit wir unsere Quote wohl nicht gezwungen ist, schneller zu reden und die Zeit einzuhalten. Mal sehen, wir müssen ein bisschen schneller hören, dann geht's auch. Liebe Genossinnen und Genossen, zum dritten Mal in der Geschichte unseres jungen Arbeiter- und Bauernstaates bereiten wir uns auf die Wahlen zur Volkskammer vor. Gleichzeitig wählen wir zum zweiten Mal die Volksvertretungen unserer 14 Bezirke und den Magistrat von Groß-Berlin. Die gesamte imperialistische Reaktion veranstaltet gegenwärtig ein großes Geschrei über die Deutsche Demokratische Republik. Die Zielsetzung und die bedeutende Wirkung unseres 5. Parteitages hat sie schockiert und ihre reaktionären Bestrebungen ins Wanken gebracht. Am schlimmsten gebärden sich dabei die imperialistischen Politiker in Westdeutschland, die in Vorbereitung unserer Wahlen eine große neue Verleumdungskampagne gegen unsere sozialistische Ordnung starten. Sie leugnen den demokratischen Charakter unseres Staates und unserer Wahlen, weil sie nicht dem Bonner Muster entsprechen. Wir bestreiten keineswegs unsere Abneigung gegenüber der Bonner Demokratie, die in Wahrheit nichts anderes als eine Diktatur des Monopolkapitals ist, in der das Volk keine Gelegenheit hat, die Herrschaft auszuüben. Bei uns heißt Demokratie Volksherrschaft. Und diese Herrschaft des Volkes ist mit der Herrschaft von Ausbeutern und Kriegstreibern unvereinbar. Die Demokratie der imperialistischen Deutschen Bundesrepublik gibt es bei uns nicht und kann es nicht geben, denn unsere sozialistische Demokratie ist der Monopoldiktatur genau entgegengesetzt. Unsere Wahlen sind wahrhaft demokratische Wahlen, weil die ökonomische Ordnung der Deutschen Demokratischen Republik eine wahrhaft demokratische Ordnung ist, in der das Volk die Herrschaft unmittelbar ausübt. Unsere Demokratie beschränkt sich nicht auf das Recht des Bürgers, alle 4 Jahre seine Stimme abzugeben, um dann von jeder staatspolitischen Mitarbeit ausgeschaltet zu sein. Unsere Wahlen sind ein Höhepunkt der ständigen Mitgestaltung der Volksmassen am gesamten gesellschaftlichen Leben. Im Arbeiter- und Bauernstaat besitzen die Werktätigen nicht nur große Rechte, sondern auch große Pflichten und die uneingeschränkte Verantwortung für den gemeinsamen Weg der Entwicklung auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. Arbeiter- und Bauernmacht heißt nicht über Untertanen herrschen, heißt nicht die Interessen einer Minderheit von Ausbeutern vertreten und sie gegen die Interessen der Mehrheit der Ausgebeuteten zu schützen, sondern heißt den Interessen der breiten Schichten des Volkes planmäßig Raum zu schaffen und sie zu verwirklichen. Im Gegensatz zur sozialistischen Demokratie dient die bürgerliche Demokratie ausschließlich den Machtinteressen der herrschenden Ausbeuterklassen. Jeder Staat ist ein Machtinstrument zur Durchsetzung der politischen, ökonomischen und militärischen Gesamtinteressen der jeweils herrschenden Klasse. Um die Frage zu entscheiden, welcher Klasse dieses Instrument dient, muss untersucht werden, auf welche Produktionsweise sie sich stützt und welche Form des Eigentums sie schützt. Die Grundlage der sozialistischen Demokratie beruht darauf, dass die Produktionseinrichtungen in gesellschaftliches Eigentum überführt werden und damit die Ausbeutung der Menschen durch den Menschen beseitigt wird. Die neuen sozialistischen Produktionsverhältnisse beruhen auf der kameradschaftlichen Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe der Werktätigen. Unser 5. Parteitag hat die Losung vom Sieg des Sozialismus auf die Tagesordnung gesetzt. Die objektiven Gesetze des Sozialismus sind in unserer Republik bereits wirksam und setzen sich erfolgreich mit den Überresten kapitalistischer Wirtschaftsprinzipien auseinander. Wir sind sicher, dass sich die sozialistischen Produktionsverhältnisse bis 1965 weiter festigen, sich in allen Zweigen unserer Volkswirtschaft erfolgreich durchsetzen und in Richtung auf den Sieg des Sozialismus auswirken werden. Dazu muss die schöpferische Masseninitiative ständig und zielstrebig entwickelt werden, weil sie den Kern der Überlegenheit der sozialistischen Demokratie gegenüber allen anderen gesellschaftlichen Systemen bildet. Es ist ein charakteristisches Merkmal unserer Demokratie, dass sie die Rechte und Pflichten der Bürger nicht nur verkündet, sondern durch die Gesetzgebung auch garantiert und ihre Realisierung durch entsprechende politische und ökonomische Bedingungen auch gewährleistet. Die reale Freiheit der Persönlichkeit kann daher nicht allein nach den gesetzlich verkündeten Rechten und Pflichten eingeschätzt werden, sondern vor allem nach den Bedingungen ihrer Verwirklichung. In der Deutschen Demokratischen Republik wird die gesamte Macht durch die Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt, deren Interessen durch die Volksvertretungen wahrgenommen und verwirklicht werden. Sie erfüllen diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den Volksmassen und ihren politischen Organisationen. Der sozialistische Staat muss seine Aufgabe darin sehen, die Werktätigen für die Mitarbeit zu gewinnen und anzuleiten, um sie, wie Lenin einmal sagte, auf ein Tätigkeitsfeld zu führen, auf dem sie sich hervortun, ihre Fähigkeiten entfalten, ihre Talente offenbaren können, die das Volk einem unversiegbaren Quell gleich hervorbringt und die der Kapitalismus zu Tausenden und zu Millionen zertreten, niedergehalten und erdrückt hat. Darin eben besteht der grundlegende Gegensatz zwischen der sozialistischen Demokratie und der sogenannten bürgerlichen Repräsentativdemokratie, die den Willen des Volkes nicht nur missachtet, sondern mit den Mitteln des Terrors überall und zu jeder Zeit unterdrückt. Der 5. Parteitag unserer Partei ist eine Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes. Die von ihm gestellten Aufgaben zur Sicherung des Friedens, für den Sieg des Sozialismus und die nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender demokratischer Staat gehen alle friedliebenden und fortschrittlichen deutschen Menschen an. Die Entstehung neuer Formen des gesellschaftlichen Lebens, die aktive Mitwirkung der Bevölkerung bei der Lösung aller gesellschaftlichen Aufgaben und unsere Einsicht in die Gesetzmäßigkeit der historischen Entwicklung befähigten uns, die neuen Aufgaben klar zu bestimmen, denen der erfolgreiche Aufbau der Grundlagen des Sozialismus vorausgegangen ist. Die Verdoppelung der Industrieproduktion seit 1952, die schrittweise Überwindung der Zersplitterung der Kleinproduktion in Stadt und Land, die Durchführung von 8 Preissenkungen, von Lohn- und Rentenerhöhungen, die Beseitigung der Reste des Rationierungssystems und viele andere Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenshaltung unserer Bevölkerung sind klare Beweise dafür, dass unser Weg richtig war und dass die Beschlüsse unseres 5. Parteitages eine folgerichtige Weiterführung dieses erfolgreichen Weges sind. Es ist eine wichtige Aufgabe unserer Bevölkerung, die Folgerichtigkeit und damit die Zuverlässigkeit dieser Entwicklung im Wahlkampf zu zeigen und ihr das Bewusstsein weiter zu vermitteln, welche umwälzende Kraft in der Mitwirkung der Massen steckt. Die Realität dieser Beschlüsse und ihre gesamtnationale Bedeutung wurden unmittelbar nach dem Parteitag durch eine breite Zustimmungsbewegung, die weit über die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik hinausging, bestätigt. In unserer Republik setzten die Werktätigen die in Vorbereitung des Parteitages begonnene Verpflichtungs- und Wettbewerbsbewegung sofort in verstärktem Maße fort, und gaben so ihrer Zustimmung zu den Beschlüssen des Parteitages einen sichtbaren und wirkungsvollen Ausdruck. Dabei hat die große Mehrheit der Werktätigen erkannt, dass die vom Parteitag gestellte ökonomische Hauptaufgabe nicht nur schlechthin der Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung dient, sondern ein wesentlicher Bestandteil unserer gesamten Friedenspolitik ist. Sie wissen, dass Sie mit der Erfüllung der Parteitagsbeschlüsse der Bevölkerung Westdeutschlands die Perspektive des Friedens und des steigenden Wohlstandes zeigen und der Bonner Politik der atomaren Aufrüstung den Weg versperren helfen. Die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe, bis 1961 den Pro-Kopf-Verbrauch Westdeutschlands einzuholen und zu überholen, ist demnach eine historische Friedensaufgabe. Die große Bedeutung unserer Beschlüsse wurde auch von den mit der Arbeiterklasse verbündeten Schichten richtig erkannt. Auf dem Lande erhöhte sich, wie der Genosse Matern schon berichtete, die Zahl der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften allein in den Monaten Juli und August von 8.069 mit 281.000 Mitgliedern, die 29,6% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche bearbeiteten, auf 9.172 mit 305.000 Mitgliedern, die nunmehr 36% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche der Republik bearbeiten. Wie? Zahlen sind verschieden, dann werden wir sie nochmal einer Prüfung unterziehen. Aber diese Zahlen sind in einer dauernden, laufenden Bewegung, Genossen. Wenn ich heute von 36% rede, muss ich morgen vielleicht von 38 oder noch mehr reden. Man muss also hier die Entwicklung berücksichtigen. Während am 31. Dezember 1957 in der Deutschen Demokratischen Republik nur 295 Produktionsgenossenschaften des Handwerks bestanden, waren es am 20. August bereits 1547. Die Zahl der Betriebe mit staatlicher Beteiligung erhöhte sich allein im Monat Juli von 844 auf 1098. Genossen, kommt es hier auf eine arithmetische Prüfung und Feststellung dieser Zahlen an oder kommt es für uns darauf an, die fortschrittliche gesellschaftliche Tendenz dieser Entwicklung zu erkennen und unserer Bevölkerung zu zeigen? Das ist die Frage. Die Aufgabenstellung des 5. Parteitages ist also weit über den Rahmen unserer Partei hinausgewachsen. Sie wurde auch in der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands bei allen darin enthaltenen Parteien und Massenorganisationen begrüßt und als richtig erkannt. Das beschränkt sich aber nicht nur auf solche Spezialfragen des Mittelstandes, sondern wir sehen heute eine bedeutende Verbreiterung der Kampffront für den Sozialismus im Wachstum vor uns. Das ist ein Erfolg unserer gemeinsamen demokratischen Arbeit, bei der die Parteien und Organisationen immer übereinstimmend den Interessen des Volkes in den Vordergrund gestellt haben. Am 21. Juli erklärte der zentrale Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien und Massenorganisationen einmütig sein volles Einverständnis mit den Beschlüssen des 5. Parteitages und verpflichtete sich, die gesamte Bevölkerung der Republik für die Verwirklichung der großen Perspektiven zu gewinnen. In gleicher Weise begrüßte das Präsidium des Nationalrats der Nationalen Front in seiner Sitzung vom 28. Juli 1958 die Ergebnisse und Beschlüsse des 5. Parteitages und appellierte an die gesamte Bevölkerung mit allen Kräften zur raschen Vollendung des Sieges des Sozialismus beizutragen. Das Sekretariat des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wandte sich am 18. Juli in einen Appell an die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik, ihre schöpferische Initiative voll zu entfalten und die großen Aufgaben des 5. Parteitages in Ehren zu erfüllen. Am 4. August stellte sich auch der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands hinter die Beschlüsse unseres Parteitages und erklärte, dass die christlichen Demokraten treu an der Seite der Arbeiterklasse stehen, weil die Verwirklichung des christlichen Anliegens nur in der Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit möglich ist. Ebenso gab der Hauptausschuss der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands in seiner Sitzung vom 12. August den Beschlüssen unseres Parteitages seine uneingeschränkte Zustimmung und versicherte, mit der Kraft der gesamten Partei für den Sieg des Sozialismus zu wirken. Im Beschluss des Parteivorstandes der Demokratischen Bauernpartei vom 16. August heißt es, als treue Verbündete der Partei der Arbeiterklasse werden wir unter ihrer Führung unsere gesamte Kraft einsetzen, um die vom 5. Parteitag gestellten politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben, die auch den Interessen der werktätigen Bauern sowie des ganzen deutschen Volkes entsprechen, in Ehren verwirklichen helfen. Der Zentralvorstand der Liberaldemokratischen Partei bekräftigte in seiner Entschließung vom 21. August unter Hinweis auf die aktive Mitgestaltung der Liberaldemokratischen Partei beim Aufbau der Grundlagen des Sozialismus seine Bereitschaft, um an der Vollendung des sozialistischen Aufbaus unter Aufbietung aller Kräfte mitzuwirken. Die Freie Deutsche Jugend hat mit ihrer Kompassbewegung, deren Marschrichtungszahl auf das Jahr 1960, das Jahr der Erfüllung des zweiten Fünfjahrplanes, eingestellt ist, das Programm des Sieges des Sozialismus zu einem Programm der Jugend erklärt. In Erkenntnis ihrer hohen Verantwortung sprach sie die Bitte aus, den Bau der Erdölleitung und des dazugehörigen Verarbeitungskombinats sowie den Bau des Nord-Süd-Kanals zu zentralen Jugendobjekten zu erklären. In gleicher Weise haben auch der Demokratische Frauenbund Deutschlands und alle anderen Organisationen die Beschlüsse unseres 5. Parteitages beraten und ihre Mitglieder für die Erfüllung der großen historischen Aufgaben verpflichtet und mobilisiert. Diese Gemeinsamkeit unserer Auffassung entspringt in dieser umfassenden Weise zum ersten Mal unserem gemeinsamen Kampf um die Erhaltung des Friedens. Die Parteien und Organisationen des demokratischen Blocks sind sich darüber klar, dass der weitere Aufbau des Sozialismus am wirksamsten zur Sicherung des Friedens beiträgt, denn Frieden und Sozialismus gehören zusammen. Der Kampf um den Sieg des Sozialismus ist also heute schon fast das Programm der gesamten Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik geworden, weil es vor allem ein Kampf um den Frieden ist. Die Beschlüsse aller Parteien und Massenorganisationen des demokratischen Blocks in Anerkennung der führenden Rolle der Arbeiterklasse, den Aufbau des Sozialismus nach besten Kräften zu unterstützen, sind ein klarer Beweis für die feste Einheit der demokratischen Kräfte, die gemeinsam den Weg zum Sieg des Sozialismus gehen. Unsere Partei wird alles tun, um diese Einheit auch weiterhin zu festigen und zu stärken. Die Einheit der demokratischen Kräfte ist nicht zufällig. Sie ist die entscheidende Lehre aus der Geschichte des deutschen Volkes und aus seinen bitteren Erfahrungen während der Herrschaft des Hitlerfaschismus. Sie wurde wirksam und möglich durch die Einheit der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Im Ringen um den Aufbau Deutschlands entstand auf dem Boden der heutigen Deutschen Demokratischen Republik eine mächtige antiimperialistische antimilitaristische Front, die sich im Kampf gegen den Spaltungs- und Kriegskurs der reaktionären Kräfte in Westdeutschland festigte und die sich schließlich aus der antifaschistisch-demokratischen Ordnung zur sozialistischen Ordnung entwickelte und bekennt. Ihren umfassenden Ausdruck finden die gemeinsamen Interessen und die feste Einheit unseres Volkes in der Arbeit der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Sie ist zum Sammelpunkt und zur Front aller demokratischen und patriotischen Kräfte geworden, die gemeinsam für die Erhaltung des Friedens, für die sozialistische Umgestaltung unseres Lebens und für die demokratische Wiedergeburt Deutschlands kämpfen. Wenn wir im November durch Neuwahlen diese Zielsetzung nach den Beschlüssen unseres 5. Parteitages weiter vorwärts bringen, dann ergibt sich daraus, dass die Nationale Front des demokratischen Deutschland damit der natürliche Träger unserer Wahlen wird. Diese breite Bewegung erfordert die zielstrebige und klare Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Sie sind Motor und Steuermann dieser umfassenden Volksbewegung. Die Vorschläge, Hinweise und Beschlüsse unserer Partei sind dabei von außerordentlich großer, ja von entscheidender Bedeutung. Das wird von der großen Mehrheit unserer Bevölkerung immer mehr erkannt. Sie vertraut den richtungsweisenden, auf der wissenschaftlichen Grundlage des Marxismus-Leninismus ausgearbeiteten Empfehlungen, weil sie ihre Richtigkeit in der Praxis immer wieder bewiesen hat. Die kollektive Arbeit aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland und die enge Zusammenarbeit der demokratischen Parteien und Massenorganisationen im demokratischen Block ermöglichen ein kameradschaftliches Zusammenwirken bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlpropaganda, des Wahlprogramms und aller notwendigen Aufgaben. Auf dem Boden dieser kollektiven Arbeit entsteht unsere feste Wahlgemeinschaft. Es gibt unter diesen Bedingungen keinen Grund, bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik einen erbitterten Wahlkampf gegeneinander zu führen, weil wir Freunde sind und gemeinsame Ziele mit den übrigen Organisationen haben. Unsere gemeinsame Aufgabenstellung ist der Sieg des Sozialismus, der eine Zersplitterung unserer Gemeinschaft nicht zulässt. Unser Programm heißt Frieden und Sozialismus. Und unsere im Rahmen dieser Zielsetzung betriebenen Politik macht es jeden Bürger leicht, sich zu entscheiden und seine Stimme den Kandidaten der Nationalen Front zu geben. Das heißt jedoch nicht, dass die Wahlpropaganda und die Arbeit zur Wahlvorbereitung bei uns überflüssig sind. Gerade weil wir uns gemeinsam so große Ziele gesteckt haben, müssen wir die Wahlen dafür ausnützen, alle Menschen von der Richtigkeit unseres Weges zu überzeugen und sie für die aktive Teilnahme am gesamten gesellschaftlichen Leben zu gewinnen. Aufgabe des Zentralkomitees ist es, die Auffassung der Partei bei der Beschlussfassung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland für die Wahlen in überzeugender Weise zum Ausdruck zu bringen. Volksvertretungen, Abgeordnete, Staatsapparat und Bevölkerung bilden eine Einheit im sozialistischen Gefüge unseres Staates. Die Volksvertretungen haben bereits begonnen, die Aufgaben, die der 5. Parteitag stellte, zu lösen und entwickeln dabei einen neuen sozialistischen Arbeitsstil und sozialistische Lenkungs- und Leitungsmethoden. Natürlich gibt es dabei noch viele Schwächen, die im Hinblick auf unser rasches Aufbautempo nicht immer sofort beseitigt werden können. Aber sie werden am ehesten überwunden durch die Kritik und Mitarbeit der Massen selbst, vor allem bei solchen Anlässen, wie es unsere Wahlen sind. Die Wahlen in einem sozialistischen Staat geben der Bevölkerung Gelegenheit, solche Menschen in die Volksvertretungen zu wählen, die unnachsichtig gegen bestehende Mängel kämpfen, die die Entwicklung vorantreiben und zu wahren Erbauern des Sozialismus geworden sind. Die bevorstehenden Wahlen müssen Anlass sein, alle Kandidaten genau zu prüfen, ob sie die Voraussetzungen für einen Abgeordneten besitzen, der imstande ist, die politischen Führungstätigkeit der Volksvertretung auf das erforderliche Niveau zu heben. Wir hatten in der Vergangenheit eine Reihe von Klagen über die Arbeit des Staatsapparates. Wer die Arbeit des Staatsapparates richtig beurteilen will, muss sich darüber klar sein, dass der Staatsapparat durch unsere rasche gesellschaftliche Entwicklung ständigen Veränderungen unterliegt. Gerade darum ist auch die Kritik und die Mitarbeit der Bevölkerung an der Erfüllung der Aufgaben des Staatsapparates so außerordentlich wichtig und ist und darf keine kampagnemäßige Erscheinung sein, sondern sie ist ein Zubehör unseres Arbeitsstiles, ohne den wir nicht zu Verbesserungen kommen können. Der Staatsapparat darf keinesfalls hinter der gesellschaftlichen Entwicklung zurückbleiben, weil er sonst seine Aufgaben nicht erfüllen kann. So wie die Werktätigen in der Produktion kritisiert werden, wenn sie ihre Planaufgaben nicht erreichen, so wie sie bei jeder Produktionsberatung und bei jeder Wettbewerbsbewegung im Grunde genommen im Kreuzfeuer der Kritik stehen, aus dem heraus sie zu besseren Verhältnissen kommen, so steht und muss auch der Staatsapparat ständig im Mittelpunkt einer solchen Kritik stehen. Ein Nachlassen der Kritik am Staatsapparat wäre nicht nur ungerecht gegenüber den Werktätigen, die in der Produktion ja auch unter dauernder Kritik stehen, sondern würde seine Mängel vergrößern und das Hauptinstrument der Werktätigen beim Aufbau des Sozialismus schwächen. Im Zuge der Vervollkommnung und Vereinfachung der Tätigkeit der Staatsorgane haben wir viele Mängel im Staatsapparat bereits überwunden. Einige Wirtschaftsministerien wurden aufgelöst und mit der staatlichen Plankommission vereinigt. Durch die Bildung der Vereinigung volkseigener Betriebe soll die staatliche Leitungsarbeit näher an die Betriebe herangebracht werden. Leider gibt es in dieser Arbeit der Vereinigung volkseigener Betriebe noch keine wirklich tiefgehenden und spürbaren Erfolge. Sie tun noch zu wenig, um zu einer wirklichen Veränderung und Verbesserung ihrer Tätigkeit zu gelangen. Es darf nicht nur organisatorische Veränderungen geben. Der Hauptinhalt dieser ganzen Veränderungen muss die Verbesserung der Arbeitsweise des gesamten Staatsapparates zum Ziel haben. Sicher haben wir auch schon früher über die Verbesserung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates gesprochen und vielfältige Maßnahmen eingeleitet. Das kann auch nicht anders sein. Die Verbesserung und Veränderung der Arbeitsweise des Staatsapparates ist eine ständige Aufgabe. Sie muss eng verbunden sein mit der sich im Laufe der Entwicklung immer breiter entfaltenden sozialistischen Produktionsweise. Wir können uns aber niemals mit dem Erreichten zufrieden geben. Die Demokratisierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens schreitet im Kampf um den Sieg des Sozialismus täglich vorwärts und verändert sich. Die Tätigkeit des Staatsapparates muss dieser Entwicklung Rechnung tragen, wenn der Staat nicht zum hemmenden Faktor für die Entwicklung werden soll. Die Qualifizierung der Mitarbeiter in den Staatsorganen und die stärkere und qualitativ bessere Mitarbeiterbevölkerung haben die staatliche Leitungstätigkeit bereits verbessert. Für manchen Funktionär ist es allerdings unbequemer geworden. Für Bürokraten und trockene Paragraphenreiter ist die Masseninitiative ein Gräuel. Und man kann ganz offen beobachten, wo da, wo der stärkste Widerstand gegen die Einschaltung und Initiative der Massen besteht, auch die schlechteste Arbeit im Staatsapparat geleistet wird. Ich denke, im frischen Sturm dieser Auseinandersetzungen, die sich auch in der ganzen Wahlperiode zeigen muss, um die neue sozialistische Arbeitsweise, gibt es noch manche Verwirrung in Amtsstuben, in denen noch eine unkritische und selbstzufriedene Flaute herrscht. Wir mussten bereits in diesen wenigen Monaten, in denen wir diese neuen Gesetze und Bestimmungen geschaffen haben, manches Schiff neu bemannen. Und heute sehen wir da, wo es geschehen ist, wie an vielen Stellen es mit vollen Segeln vorwärts in den Wind geht. Ich denke, wir haben richtig gehandelt. Und die Bevölkerung wird uns in dieser großen Aussprache während der Wahlvorbereitungen zustimmen und uns helfen, diese Auseinandersetzungen erfolgreich weiterzuführen. Seit den Volkswahlen im Jahre 1954 wurden zahlreiche Gesetze erlassen und staatliche Maßnahmen eingeleitet, die der Entwicklung und Förderung der Masseninitiative dienen und an denen die Bevölkerung bereits im großen Umfang mitgewirkt hat. Ohne die großen Leistungen der Werktätigen in der materiellen Produktion wären unsere Gesetze über die Verkürzung der Arbeitszeit, die Erhöhung der Renten und der Sozialunterstützung, die Aufhebung der Ortsklassen C und D, die Abschaffung der Lebensmittelkarten und die damit verbundenen Schritte zur Erhöhung des Realeinkommens großer Teile unserer Bevölkerung und viele andere Maßnahmen nicht möglich gewesen. Die ökonomischen Leistungen bilden die objektiven Voraussetzungen für den Erlass dieser und solcher Gesetze. Sie konnten nur deshalb so überzeugend wirken und den Interessen der Werktätigen dienen, weil Zehntausende von Menschen aller Schichten in ihrer Vorbereitung persönlich mitwirkten, sie diskutierten, Vorschläge und Empfehlungen unterbreiteten und sie so zu ihren eigenen Gesetzen und zu ihrer eigenen Initiative zu machen. Damit wurden gleichzeitig gute Voraussetzungen für die Durchführung dieser Gesetze geschaffen und das Vertrauen der Werktätigen in ihren Staat gestärkt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die vorbildliche Disziplin und Mitarbeit der Werktätigen bei der Durchführung des Gesetzes über den Banknotenumtausch und bei der Abschaffung der Reste der Lebensmittelrationierung. Es waren Gesetze unserer Ordnung, die in kürzester Frist verwirklicht werden mussten. Diese Aufgaben konnten niemals allein durch den Staatsapparat, sondern nur durch die Mitarbeit zahlreicher Bürger der Deutschen Demokratischen Republik erfüllt werden. Bei der Durchführung dieser Maßnahmen zeigte sich bereits das neue sozialistische Staatsbewusstsein deutlicher als bei irgendeiner Maßnahme vorher. Tausende freiwillige Helfer waren bereit, an der reibungslosen Durchsetzung der Politik ihrer sozialistischen Ordnung mitzuhelfen. Diese Tatsache erregte in Westdeutschland und in anderen kapitalistischen Ländern großes Aufsehen. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass solche Aktionen, die die bewusste Hilfe der Bürger voraussetzen, in einem kapitalistischen Staat, der mit den Werktätigen fest verbunden ist und darum in einem kapitalistischen Staat überhaupt nicht möglich ist. Das kann nur ein sozialistischer Staat, der mit den Werktätigen fest verbunden ist und darum jederzeit mit ihrer vollen Einsatzbereitschaft rechnen kann. Eine besondere Rolle spielen in diesem Prozess der Festigung des sozialistischen Staatsbewusstseins die Gesetze über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber den örtlichen Volksvertretungen, über die örtlichen Organe unserer Staatsmacht und über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in der Deutschen Demokratischen Republik. Diese nach der Verfassung wichtigsten Gesetze unserer sozialistischen Ordnung entstanden nach monatelangen Diskussionen mit allen Teilen unserer Bevölkerung. Sie leiteten eine neue Phase in der Arbeit unserer Staatsmacht ein. Sie dienen vor allem der weiteren Stärkung der staatlichen Organe und ihrer festen Verbundenheit mit den Volksmassen. Die Vorbereitung und die Anwendung dieser Gesetze wurden zu einer Schule der neuen sozialistischen Arbeitsweise der staatlichen Organe und der aktiven Mitwirkung aller Werktätigen an der Lenkung und Leitung des Staates und der Wirtschaft. Die Diskussion und die Durchführung der Gesetze brachte augenscheinlich zum Ausdruck, dass unser Staat kein Instrument über den Massen, sondern ein Instrument der Werktätigen zur Leitung der Arbeiter, unter der Leitung der Arbeiterklasse ist. Die Mitarbeit der Werktätigen ist jedoch nur eine zeitweilige, vorübergehende, sondern eine ständige Unterstützung der staatlichen Tätigkeit. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wir auf dem Wege zu einer sozialistischen Ordnung bereits vorwärts gekommen sind. Das heißt keineswegs, dass ein Grund zur Selbstzufriedenheit besteht. Ich spreche hier von erfolgreichen Anfängen und meine, dass wir besonders die Wahlvorbereitungen dazu ausnutzen müssen, diese Entwicklung zum Bewusstsein zu bringen, um mit noch größerem Schwung auf diesem Wege weiter vorwärts zu kommen. Wir müssen der Bevölkerung dabei die Perspektiven der Entwicklung in Deutschland richtig erläutern, damit sie ihre schöpferische Fähigkeit mit Stolz und mit neuer Kraft in vollem Maße für den Sieg des Sozialismus einsetzen. Ich schlage jetzt vor Pause. Pause bis 12.30 Uhr. Eine Sekunde, wo ist jetzt dein Referat fort? Vor der Welt stehen heute zwei deutsche Staaten. Der eine hat aus den Fehlern der Vergangenheit und der Geschichte gelernt. Er hat gute und richtige Lehren gezogen. Es ist die Deutsche Demokratische Republik, der Staat des Friedens und des Sozialismus. Der westdeutsche Staat ist ein Hort der Reaktion geworden, indem die Militaristen und Faschisten wieder zur Macht gelangt sind und dessen aggressiver Charakter sich in seinen reaktionären Taten täglich zeigt. Beide Staaten haben sich unterschiedlich entwickelt und haben grundsätzlich verschiedene Perspektiven. Die eine lautet Frieden und Wohlstand, die andere lautet Ausbeutung, Militarismus und Atomtod. In der Deutschen Demokratischen Republik wird der Sozialismus in einem unter kapitalistischen Verhältnissen hochindustrialisierten Land aufgebaut. Unsere Wirtschaft wurde jedoch durch den Zweiten Weltkrieg schwer geschädigt und schließlich durch die Spaltung Deutschlands von ihren natürlichen Rohstoffbasen getrennt. Das erschwerte unsere ökonomische Lage ganz ungemein, zumal die Rohstoffvorkommen im Westen unseres Landes den Feinden unseres Volkes in die Hände fielen und sie ökonomisch stärkten. Natürlich beurteilten unsere Menschen die Lage in Westdeutschland und die Vorteile unserer Ordnung danach, wer die Macht ausübt, wer die Fabriken, die Bodenschätze und die Produktionsmittel in der Hand hat und welche realen politischen, sozialen und juristischen Rechte sie besitzen. Unsere Werktätigen wissen, dass sie die Macht ausüben und berufen sich stolz darauf. Sie erleben täglich, dass ihnen Wissenschaft und Kultur nicht mehr vorenthalten werden, dass ihnen alle Bildungswege offen stehen. Es ist aber auf der anderen Seite eine entscheidende Frage, wie sich die Bevölkerung im Sozialismus ernähren und kleiden kann. Die Werktätigen sehen alle politischen Vorteile unserer sozialistischen Ordnung. Sie sehen aber auch, dass wir noch wirtschaftlichen Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Vor Jahren hat mancher unsere Planwirtschaft nicht begriffen und viele wollten nicht einsehen, dass der vorrangige Aufbau der Schwerindustrie wichtiger war als der Import von Genussmitteln und Nahrungsgütern. Wir haben uns jedoch auf diese Weise unter großen Schwierigkeiten und oft unter großen Beschränkungen die Voraussetzungen geschaffen, um mit Unterstützung der sozialistischen Bruderstaaten und besonders natürlich der Sowjetunion erfolgreich vorwärts zu kommen. Der 5. Parteitag konnte deshalb als ökonomische Hauptaufgabe beschließen, die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik ist innerhalb weniger Jahre so zu entwickeln, dass die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung, der Deutschen Demokratischen Republik gegenüber der Herrschaft der imperialistischen Kräfte im Bonner Staat eindeutig bewiesen wird und infolgedessen der Pro-Kopf-Verbrauch unserer werktätigen Bevölkerung mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgütern den Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland erreicht und übertrifft. Diese vom 5. Parteitag gestellte ökonomische Hauptaufgabe hat auch in Westdeutschland ein starkes Echo gefunden. Unsere Ziele fanden Beachtung und Anerkennung bei der westdeutschen Bevölkerung, aber sie lösten auch eine starke Beunruhigung in den Kreisen der Bonner Bürger und der Bonner Regierung aus. Die imperialistischen Politiker sehen in der Verwirklichung unserer Ziele eine große Gefahr und fühlen sich genötigt, dieser Gefahr schon jetzt zu begegnen. Sie schickten dabei keinen Geringeren ins Feuer als den Bonner Wirtschaftsminister Erhard. In der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit versuchte Erhard in einem langen Artikel die Überlegenheit des Bonner Staates und seiner sittlichen Werte gegenüber dem sozialistischen Staat und seinen moralischen Grundsätzen zu beweisen. Dieser Versuch des westdeutschen Wirtschaftswundermannes war kläglich und ist absolut daneben gegangen. Der Kern seines mehrspaltigen Artikels war die Feststellung, dass es durchaus möglich sei, dass die Deutsche Demokratische Republik Westdeutschland hinsichtlich des Lebensstandards einholen könne, Aber der Lebensstandard, so schrieb er, sei ja gar nicht das Wichtige. Das Entscheidende sei die Freiheit. Wir haben diese Feststellung mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Mit Erstaunen deshalb, weil wir solche Feststellungen aus der Feder des Bonner Wirtschaftsministers zum ersten Mal lesen. Bisher jedenfalls hat gerade er mit den hohen Produktionszahlen einer angeblich sozialen Marktwirtschaft geprahlt, für Erhard, der jetzt zu unterliegen bereit ist, waren die vollen Schaufenster, war die Produktion von Motorrädern, Fernsehapparaten und Kühlschränken, war der verlogene Glanz des Wirtschaftswunders das Entscheidende. Jetzt dagegen warnt er ausdrücklich vor der Überbewertung der materiellen Seite des menschlichen Seins. Es gibt verschiedene Gründe für diese Wandlung des Bonner Wirtschaftsministers. Erstens hat Erhard sein viel gepriesenes Wirtschaftswunder selbst begraben müssen. Und zweitens ist er klug genug zu erkennen, dass unser wirtschaftlicher Aufschwung kein Wunder ist, sondern dass unser Aufschwung auf den realen Verhältnissen unserer sozialistischen Ordnung beruht. Es kommt der Bonner Regierung sehr ungelegen, dass die Deutsche Demokratische Republik gerade jetzt den Lebensstandard der Bevölkerung enorm steigert und dadurch Westdeutschland automatisch zum friedlichen Wettbewerb herausfordert. Man weiß, dass das imperialistische Wirtschaftssystem in Westdeutschland dabei unterliegen wird. Denn dort geht es keineswegs mehr aufwärts wie bei uns. Die Zuwachsrate der Industrieproduktion, die 1955 in Westdeutschland noch 14,9% betrug, ist im zweiten Quartal 58 auf 1,4% gesunken. Die logische Folge dieser Politik wird eine rapide Minderung der Lebenshaltung der westdeutschen Bevölkerung sein. Es ist eine Binsenweisheit, dass man nicht atomar aufrüsten kann und gleichzeitig den Lebensstandard erhöhen kann. Für die Bonner Regierung ist jedoch jetzt eine starke Verteidigungsmacht und ein dementsprechendes Rüstungspotenzial, wie Herr Erhard es ausdrückt, das Entscheidende. Seine Empfehlung lautet deshalb, abzulassen von dem Götzen-Lebensstandard. Herr Erhard zeigt uns mit seinem Artikel zwei Perspektiven in Deutschland. Die Perspektive der Deutschen Demokratischen Republik lautet Erhöhung des Lebensstandards und Frieden. Die Perspektive der Bundesrepublik heißt Atombomben und Absinken des Lebensstandards. Das Äquivalent, das Erhard den Werktätigen für die Verschlechterung der sicher kommenden Lebenshaltung und die Verschärfung der Ausbeutung anzubieten versucht, ist völlig veraltet und verstaubt. Es gehört schon zur Tradition des Kapitalismus, peinlichen Diskussionen mit dem Hinweis auf die Freiheit aus dem Wege zu gehen. Auch Herr Erhard griff zu diesem Mittel. Nur hat er bei uns Pech mit seinem Hinweis auf die größere persönliche Freiheit in Westdeutschland. Wir haben dem verlogenen Freiheitsbegriff des Westens die wirkliche Freiheit des Volkes entgegenzusetzen. Bei uns in der sozialistischen Gesellschaft sind die Menschen frei von Ausbeutung und Unterdrückung, frei von der Sorge um das tägliche Brot, frei von Not und Elend und frei vor allem von der Angst vor der Arbeitslosigkeit und einer krisenhaften Entwicklung. Im Sozialismus haben die Menschen die Freiheit, ihre schöpferischen Fähigkeiten voll zu entfalten und ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Eine solche Freiheit ist in der kapitalistischen Ordnung unbekannt. Die Überlegenheit der Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik besteht ja gerade darin, dass sie sich mit der Eroberung der politischen Macht zu bewussten eigenen Gestaltern ihres Lebens und damit zu wirklich freien Menschen emporgeschwungen haben. Die Freiheit hat heute neue Inhalte bekommen. Und das Schwergewicht dieser neuen Inhalte liegt nicht mehr bei Bonn, sondern liegt bei uns, beim Sozialismus und bei den sozialistischen Staaten. Von großer Bedeutung für die friedliche Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik und in ganz Deutschland ist für uns alle, das wissen wir, die Normalisierung der Lage in Berlin. Gegenwärtig ist Berlin in seiner Frontstadtpolitik ein gefährlicher Hort der Reaktion, von dem aus immer neue Spannungen in Deutschland organisiert werden. Dieser Zustand kann sich nur ändern, wenn ganz Berlin zu einer Stadt des Friedens entwickelt wird. Der Westberliner Senat redet sehr viel von einer Verbesserung der Lage in Berlin. Aber dieses Gerede kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass West-Berlin in Wahrheit zu einer sehr gefährlichen Atombombenbasis der deutschen Imperialisten ausgebaut werden soll. Es ist sehr beachtlich, dass der Oberbefehlshaber des amerikanischen Heeres, der General Maxwell Taylor, während seiner Anwesenheit in West-Berlin am 9. August dieses Jahres erst erklärt hat, aus strategischen Gründen West-Berlin, dass aus strategischen Gründen West-Berlin noch stärker als vorgeschobene Basis der NATO ausgebaut werden müsse. Man dürfe neben der Rolle West-Berlins als Unruheherd die militärischen Chancen, die sich aus der Lage der Frontstadt ergeben, keinesfalls vernachlässigen. Es sei auch nicht daran gedacht, den in West-Berlin stationierten Truppenteilen irgendwelche Waffen vorzuenthalten, die in Westdeutschland für den Ernstfall bereits vorhanden sind. Damit wird die Lage der Westberliner Bevölkerung bedeutend erschwert. Und ein normales Leben in den Mauern ganz Berlins wird damit verhindert. Anstatt die Verständigung der beiden deutschen Staaten zu fördern, unterstützt der Westberliner Senat die reaktionäre Kriegspolitik Bonns und duldet die verbrecherische Tätigkeit der Agenten und Diversionszentralen, die unseren sozialistischen Aufbau zu stören versuchen. Unsere Partei und die Staatsorgane unserer Republik sind, das haben wir auch auf dem 5. Parteitag erklärt, bereit, alle notwendigen Schritte zur Normalisierung des Lebens in Berlin einzuleiten, sobald die führenden Kräfte West-Berlins ihre Frontstadtpolitik aufgeben und eine ehrliche Verständigungsbereitschaft im Interesse der gesamten Berliner Bevölkerung zeigen. In diesem Falle könnten Maßnahmen besprochen und festgelegt werden, die zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und zur Verbesserung der Lebenslage der Werktätigen in West-Berlin führen würden. Wir haben volles Verständnis für alle diese Wünsche und sind bereit, an ihrer Erfüllung mitzuarbeiten, wenn die Grundlage einer friedlichen Politik in West-Berlin geschaffen wird. Wir rufen darum, jetzt in diesen Wochen der Wahlauseinandersetzung, die Bevölkerung ganz Berlins auf, ihren Friedenswillen gemeinsam Ausdruck zu geben und mit allen Kräften zur Normalisierung der Lage in Berlin beizutragen. Unsere Aufgabe wird es sein, den Wahlkampf in beiden Teilen Berlins auszunutzen, um die gesamte Berliner Bevölkerung über die Perspektive des Friedens und des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik aufzuklären. Das wird die Hauptgrundlinie der Wahlarbeit in West-Berlin sein müssen. Die internationale Reaktion hat in jüngster Zeit, besonders im Nahen und Fernen Osten, schwere Schlappen erlitten. Diese Schlappen sollen jetzt durch eine neue, groß angelegte antikommunistische Verleumdungskampagne vertuscht und überdeckt werden. Die reaktionären Politiker in Westdeutschland sind daran besonders aktiv beteiligt. Sie leisten ihren amerikanischen Verbündeten durch eine massige Hetze Hilfe und verfolgen gleichzeitig das Ziel, von der großen nationalen und internationalen Wirkung unseres 5. Parteitages abzulenken. Die führenden Kräfte des imperialistischen Staates in Westdeutschland nutzen alle Mittel des Terrors aus, um die Verwirklichung unserer Ziele zu erschweren und unserer Bevölkerung von der Erfüllung dieser Aufgaben abzuhalten. Diesen Machenschaften müssen wir energisch entgegentreten. Darum muss unsere Wahlpropaganda der Erhöhung der Wachsamkeit und der Stärkung des sozialistischen Bewusstseins unserer Werktätigen dienen. Sie muss die gegnerische Propaganda offensiv zerschlagen und das Vertrauen der Bevölkerung in ihren Arbeiter- und Bauernstaat festigen. In den ersten Augusttagen dieses Jahres erfuhr die Öffentlichkeit, dass der Bonner Kriegsminister Strauß mit der Bildung eines aktionsfähigen Zentrums der psychologischen Kriegsführung beschäftigt ist. In einem Interview mit der politisch-sozialen Korrespondenz sprach Strauß nach dem Vorbild Hitlers vom aggressiven Weltkommunismus und kündigte wirkungsvolle Maßnahmen an. An der Spitze dieser Verschwörerzentrale steht ein sogenannter Koordinierungsausschuss, der sich aus Vertretern des Kriegsministeriums, des Innenministeriums, des Lämmerministeriums, des Bundespresseamtes und des Bundeskanzleramtes zusammensetzt. Dieses politisch-militärische Propagandazentrum soll nach dem Vorbild der hitlerschen Antikomintern das Hauptinstrument der ideologischen Kriegsvorbereitung sein. Durch eine hemmungslose Hetze gegen die Sowjetunion, die Deutsche Demokratische Republik und alle anderen sozialistischen Staaten soll die Bevölkerung Westdeutschlands für einen neuen Kreuzzug gegen den Osten reif gemacht werden. Der Bonner Parlamentarisch-Politische Pressedienst schrieb am 8. August, dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik für die geistige Auseinandersetzung mit den Osten aufrüsten will, dass gegen die Propaganda des Ostblocks Abwehraktionen nötig sein. Mit dieser Propaganda wollen die Bonner Kriegstreiber von der eigenen Aufrüstung ablenken. Nach der alten Methode haltet den Dieb. Bezichtigen sie in demagogischer Weise andere friedliebende Staaten der Kriegsvorbereitung, während sie selbst die Bundeswehr atomar bewaffnen und kriegerische Abenteuer vorbereiten. Mit dieser psychologischen Kriegführung sollen gleichzeitig alle Gegner der Bonner Atomkriegspolitik mundtot gemacht werden. Strauß und Schröder erklären wiederholt, dass sie alle Gegner der Atomaufrüstung als Kommunisten betrachten und bereit seien, rücksichtslose Gegenmaßnahmen gegen diese Subjekte zu ergreifen. Wie die Gegenmaßnahmen aussehen, haben wir aus einigen der Darlegungen des Genossen Hermann Matern heute Vormittag schon gehört. Die Methode, jeden aufrechten Patrioten als Kommunisten zu bezeichnen, und alle demokratischen Aktionen als kommunistische Tarnaktionen zu verbieten, ist ja nun keineswegs neu. Auch das haben Strauß und Schröder von ihren faschistischen Lehrmeistern übernommen. Diese Vertreter einer absterbenden Gesellschaft von gestern glauben, die Bezeichnung Kommunist sei entehrend und diffamierend. In ihrer Anmaßung und Engstirnigkeit haben sie noch gar nichts davon gemerkt, dass bei weit mehr als einem Drittel der Menschheit die Tatsache, ein Kommunist zu sein, als ruhmreich, fortschrittlich und ehrenvoll gewertet wird. Daran hat sich schon Hitler die Zähne ausgebissen. Glauben die Herren in Bonn wirklich, dass es ihnen jetzt anders gehen kann? Über ihren für die Politik bereits engagierten Herrgott ist doch schon gesagt, wen der Herr vernichten will, den schlägt er mit Blindheit. Ein anderes Mittel dieser psychologischen Kriegsführung ist die verlogene Hetze mit der Republikflucht. Die herrschenden Kreise in Bonn organisieren diese Flucht zum größten Teil selbst, indem sie die Werktätigen aus der Deutschen Demokratischen Republik mit unhaltbaren Versprechungen nach Westdeutschland locken, oder sie durch Verleumdungen unter Druck setzen und auf diese Weise zur Republikflucht veranlassen. Diese von den reaktionären Kräften organisierte Bewegung dient ihnen gleichzeitig dazu, unsere Republik zu beschimpfen, in der angeblich menschenunwürdige Verhältnisse bestehen, die man nicht länger dulden dürfe. Sie verleiten Menschen zum Verlassen ihrer Heimat, nutzen ihr Schicksal propagandistisch aus und lassen sie dann im Elend versinken. Das aufgebauschte Republikfluchtgeschrei, mit dem sich sogar der Bundestag am 1. Oktober in Berlin befassen soll, ist durch Bonner Regierungsvertreter selbst als Lüge entlarvt. Der Staatssekretär des Bonner Umsiedlerministeriums, Dr. Nahm, erklärte vor in- und ausländischen Pressevertretern von einem alarmierenden Ansteigen der Flüchtlingszahlen könne keine Rede sein. Im Gegenteil, sie sei niedriger als zu anderen Zeiten. Als darauf gefragt wurde, ob er nicht die Ausführungen Brandts in West-Berlin kenne, der doch sogar von einem Volksnotstand gesprochen habe, sagte Dr. Nahm, ihm sei von einem solchen Volksnotstand nichts bekannt. Der größte Teil der westdeutschen Zeitungen verschwieg jedoch diese Ausführungen Dr. Nahm und verstärkte den Lügenfeldzug gegen die Deutsche Demokratische Republik. Dieser Dr. Brandt, der sich gegenwärtig zum Hauptsprecher und Hetzer in dieser Frage auf den Berliner Boden gemacht hat, hat vor einigen Tagen in großer Aufmachung in einer Rede gesagt, jetzt sei es in der Frage der Republikflucht 11:55. Nun, abgesehen davon, dass offenbar die Uhr von Herrn Brandt falsch geht, zeigt die wirkliche Gesinnung dieser Leute die Tatsache, dass dieser Hetzer Brandt, der so in der Frage der Republikflucht sich engagiert, vor kurzem den Versuch machte, einen unserer hervorragenden Physiker abzuwerben und nach Westdeutschland und Amerika zu locken. Vorgestern. Nun, wir werden in dieser Frage den Leuten vor dem 1. August noch sehr eingehende Auskünfte über ihre Reden und ihr Verhalten geben und der Bevölkerung die wirkliche Lügenhaftigkeit dieser ganzen Propaganda zu entlarven. Die Wahrheit über die sogenannte Republikflucht sieht natürlich wesentlich anders aus, als sie vom Zentrum für psychologische Kriegsführung dargestellt wird. Zunächst einmal ist klar, dass es eine große Bevölkerungswanderung innerhalb Deutschlands immer gab und auch weiterhin geben wird. Die Hauptursachen für die gegenwärtige Verschiebung innerhalb der Bevölkerung sind vor allem in den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und in der Spaltungspolitik der imperialistischen Mächte zu suchen. Bekanntlich wurden durch die abenteuerlichen Kriegspolitik der deutschen Faschisten Hunderttausende von Familien auseinandergerissen und durch Zwangsarbeit und große Evakuierungsmaßnahmen aus ihrer engeren Heimat vertrieben. Das hat mit der Deutschen Demokratischen Republik überhaupt nichts zu tun. Es dauerte viele Jahre, bis diese Familien wieder zusammengefunden und sich eine neue gemeinsame Existenz schaffen konnten. Dieser Prozess, der durch die imperialistische Spaltungspolitik und durch die Kriegspolitik erschwert wurde, hält auch gegenwärtig noch an. Wenn wir einen Blick in die Statistik über die Republikflucht werfen, dann sehen wir, dass diese Bewegung nicht nur einseitig von der Deutschen Demokratischen Republik nach Westdeutschland verläuft, sondern dass umgekehrt innerhalb der letzten 3 Jahre eine 250.000 westdeutscher Bürger in unserer Republik ansässig wurden. Die Abwanderung aus der Deutschen Demokratischen Republik dagegen geht zurück. Im Juni 1958 sank die Zahl der Republikflüchtigen aus der Deutschen Demokratischen Republik im Verhältnis zum gleichen Monat des Vorjahres um 57,4%. Im Juli um 33,5% und im August um 35,7%. Betrachten wir die Zusammensetzung der Republikflüchtigen, so ergibt sich, dass etwa 50% im Zuge der Familienzusammenführung die Republik verlassen haben. 36,6% sind Jugendliche, die häufig durch die völlig grenzenlose Abenteurerlust, die im Westen ausgelöst und entwickelt wird, nach dem Westen gehen und die meist sehr bald enttäuscht und ernüchtert zurückkehren, sofern sie nicht den Werbern für die Fremdenlegion oder anderen skrupellosen Elementen in die Hände geraten sind. Es gibt auch kriminelle und arbeitsscheue Elemente, denen der Boden in der Deutschen Demokratischen Republik zu heiß wird und die sich dann in Westdeutschland als Märtyrer feiern lassen. Sicher gibt es auch eine große Anzahl von Menschen, die mit dem Aufbau des Sozialismus noch nicht einverstanden sind, denen es aufgrund ihrer Traditionen schwerer fällt, sich mit dem Sozialismus zu befreunden. Unsere Gegner in Westdeutschland konzentrieren sich daher gegenwärtig bei ihrer Abwerbungskampagne besonders auf diese Bevölkerungsteile. Richtig ist auch, dass manche unter den Republikflüchtigen sind, die noch immer zu große Erwartungen in das vergängliche Wirtschaftswunder in Westdeutschland setzen und die sich dann schämen, wieder zurückzukehren. Die Statistik beweist jedoch, dass die beiden letztgenannten Gruppen eine Minderheit der Republikflüchtigen darstellen. Die Republikflucht schwankender Menschen verpflichtet uns aber sehr ernsthaft, an diesem Problem nicht mehr vorbeizureden, sondern es klar ins Auge zu fassen und offensiv dazu Stellung zu nehmen. Ich denke, dass diese Frage, die jetzt zum Mittelpunkt der Hetze gegen uns gemacht wird, auch zum Mittelpunkt unserer Antwort mit aller Schärfe gemacht werden muss und dass wir den Wahlkampf nützen müssen, diese Dinge aus der Welt zu schaffen. Soweit dabei bei uns selbst Schuld und falsches Verhalten zu suchen ist, müssen wir den Mut aufbringen, das klar und offen zu zeigen und diese Mängel zu beseitigen. Ich appelliere besonders an die staatlichen Organe im Gesundheitswesen. Sie müssen die am 16. September, also gestern im Politbüro unserer Partei, beschlossenen Förderungsmaßnahmen für die Ärzte genau befolgen, damit die Abwanderung der Ärzte aus der Deutschen Demokratischen Republik zurückgeht. Wir können dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Die Frage der Republikflucht ist nur so lange ein heißes Eisen, solange wir es nicht anfassen und solange die Bevölkerung sich nicht energisch mit diesen Fragen beschäftigt. Es ist notwendig, über diese Frage offen zu sprechen. Die Brigaden und Abteilungen in den Betrieben sowie die Hausgemeinschaften der Nationalen Front in den Wohnbezirken müssen die Ursachen da, wo eine Republikflucht sich zeigt, individuell genau prüfen und überwinden helfen. Unsere Antwort auf diese Hetze aus Bonn muss sein, auch im Wahlkampf die Bewegung zum weiteren Rückgang der Republikflucht zu fördern. In Ergänzung dieser psychologischen Kriegführung verstärken die Bonner Politiker ihre offenen Provokationen gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik. Gegenwärtig wird entlang der Ostgrenzen der Bundesrepublik eine sogenannte Polizeizone geschaffen und in ein militärisches Aufmarschzentrum zur Lösung von Grenzzwischenfällen ausgebaut. Einheiten des Bundesgrenzschutzes führen in unmittelbarer Grenznähe militärische Übungen durch und haben dabei mehrfach Posten der deutschen Grenzpolizei beschossen. Gleichzeitig häufen sich die Fälle von Verletzungen des Luftraumes über der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Maßnahmen sollen Unruhe unter der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik auslösen. Auf diese Weise soll schließlich die Entwicklung zu einer moralisch-politischen Einheit unserer Bürger, die Seite an Seite am Aufbau des Sozialismus arbeiten, zerstört werden. Wir können den Bonner Provokateuren jedoch versichern, dass das ein nutzloser Versuch ist. Derartige Manöver werden die Reihen unserer Partei, der anderen Parteien, der Nationalen Front des demokratischen Deutschland und aller fortschrittlichen Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik im Gegenteil weiter festigen und unsere gemeinsame Aktivität im Kampf um Frieden und Sozialismus nur erhöhen. Unsere Antwort auf die Bonner Provokationen wird zu einer Verstärkung und Vertiefung der Arbeit des Blocks der demokratischen Parteien und Organisationen führen. Die neuen Provokationen Bonns sind ein Teil der abenteuerlichen Kriegspolitik des Westens, der in letzter Zeit neue Unruheherde im Nahen und Fernen Osten geschaffen hat. Die auf dem 5. Parteitag getroffene Feststellung, dass die aggressiven imperialistischen Kräfte der USA und das Zentrum der Weltreaktion sind, hat sich in den letzten Monaten vollauf bestätigt. Unter den fadenscheinigsten Begründungen sind die amerikanischen Imperialisten und ihre englischen Verbündeten im Nahen und Mittleren Osten zur bewaffneten Intervention gegen das libanesische und jordanische Volk übergegangen. Alles Gerede von der Verteidigung der Unabhängigkeit und Freiheit des Libanon und Jordaniens, von dem Schutz amerikanischer Bürger, alle scheinheiligen Berufungen auf die Charta der UNO können niemanden darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um ungeheuerliche Völkerrechtsverletzungen handelt. Doch die Entschlossenheit und die Kampfbereitschaft der arabischen Völker, die eindringlichen Warnungen der sozialistischen Staaten, insbesondere der Sowjetunion und der weltweite Protest aller friedliebenden Menschen, haben die Ausdehnung der imperialistischen Aggression im Nahen und Mittleren Osten verhindert, wie das auch im Jahre 1956 während des imperialistischen Suez-Abenteuers der Fall war.